geht sie wieder unter. Und was haben wir schon zu verlieren? Den guten Ruf, Geld, unser Gedächtnis und so viele Worte und telefonieren. Und flüssige Stoffe, einfach nur um zu kommunizieren. Very, very normal.